potenziellen Sinn am Seelgutdaten fand, von der dokumentierten Nadir. Betrachtet da ist auch sein Bild, ist denn er, wird eure revolutionären Seele, ist denn er wirklich gelungen, relative Zustimmung der Masse zum Beispiel, eine Leber kann einen, so einen Strommast umlegen. Das ist ja klar, das ist ein Spezialist, aber da ist die Zustimmung, das habe ich ja zu selber mitgekriegt, bei ganz gewöhnlichen Leuten, das ist ja auch verraten, der hat es ja nicht gegeben. Insofern stimmt schon diese wahnsinnige Isolierung, die muss nicht sein. Was die im Konzept Stadtgericht ja am Anfang geschrieben haben, eigentlich hätten wir ja wollen, dass es das Legale und das Illegale gibt und Doppelrolle und so weiter, nur das geht nicht, sagt dann die Meinung, Schluss aus. Und da haben wir auch die revolutionäre Zelle ja immerhin viele, viele Jahre das geht da ja, und zum Teil auch bewiesen. Und was war das für ein Diskurs? Das war noch ein Diskurs. Ja, es war ein großer Diskurs. Natürlich, wenn das erste Diskurs ist, Revolution ist sowieso Blödsinn, ja. Dann kann es logischerweise kein Doppelspiel geben, weil kein Mensch nicht unterstützt. Und an dem Punkt muss man sich meiner Ansicht nach auch von diesen Herrschenden verlassen und erstmal unter uns in Ruhe gucken, was ist ja eigentlich Sache, was können wir sagen, was Sache ist. Gut, dann planen wir das jetzt ja. Aber das sagen wir auch weiter aktuell sind. Quasi dieses Spagat jetzt zwischen tatsächlich irgendwie progressiven proletarischen Aktionen als irgendwie sei es jetzt im altautonomen Stil irgendwie, dass gewisse Sachen einfach als Skandal innerhalb des Systems bezeichnet werden, jetzt wie die Startbahn und dass dann nachher was versucht wird und dass da dann auch Militanz quasi auch eine Form der Vermittlung ist oder halt auch klassisches Konzept irgendwie des revolutionären Antifaschismus. Also bei der Antifa denke ich, sehe ich nämlich gerade auch seit langem das Dilemma bis hin zur Zerfallsprobe, wirst du praktisch tendenziell zum fitteren, professionalisierten alternativen Verfassungsschutz und damit tendenziell auch überflüssig oder integriert oder wirst du so ein Ballwerk, ja, was sich von der Polizei schützen lässt oder vielleicht mal rangelassen wird oder auch nicht oder Recherche machen darf oder sowas oder es bilden sich in diesen Abwehrkämpfen, der zunächst mal definitiv gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Nazi-Korrupten und sind und auch darüber hinaus über diese große Fixierung auf die unmittelbaren Angriffe durch Nazis, Rassisten und so weiter, bilden sich da so was wie ein Keim von revolutionären Milizen aus. Denn es gab noch keine proletarische Revolution in der Geschichte, die nicht A, die Selbstverwaltung bis hin zu Selbstjustiz oder was auch in die Hand genommen hat. Da geht es nicht um das Ob, sondern da geht es um das Wie, ob die Gangstrukturen und sowas ausartet sozusagen und umschlägt, ja, in Mafiastrukturen und sowas, oder ob es wirklich eine, ich sage jetzt mal, so eine saubere Entstaatlichungstendenz im Sinne von revolutionärer Diktatur des Proletariats als Tendenz ist. Und wenn das Proletariat das nicht schafft, dann wird es eben immer unten bleiben und wird auch immer Objekt solcher Banken und Staatsapparate, substaatlicher Todesschwadronen und sonst was auch sein, wenn es sich mal muckst. Oder ob es das auch selbst bis zu dieser Selbstbewaffnung und dieser selbst das selbst praktisch in die Hand nimmt. Und das wäre die eigentliche Aufhebung des Staates. Ein langer, langer Prozess, der nach wie vor vollkommen unabgegolten ist und wo die Antifa zum Beispiel hierzulande am nächsten durch ihre Praxis dran ist. Zum Teil auch deswegen nicht ungefähr, denkt sie auch theoretisch vielfach auch in die richtige Richtung so. Aber das ist total gespalten. Die einen wollen in den Staatsapparat reinkriechen und die anderen wollen halt zu mehr. Das sind dann die, die sozusagen aufs Ganze gehen wollen, die das aber sozusagen noch gar nicht wissen. Mit Luxus für alle ist das natürlich nicht getan, so eine Richtung, oder wenn man für den Kommunismus oder so ranklebt. Ja, sondern wie man da hinkommt. Und in die andere Richtung wollte ich noch ganz abschließend, ich weiß nicht, ob du das kennst, wir als Spezialisten für Situationistengeschichte, da macht der Kraushaar so eine Entdeckung, eine große Entdeckung der Historiker. Kraushaar, er schreibt am Abschluss seines Dutschkes, seiner Dutschke-Erledigung, nachdem er nachweisen muss, dass Dutschke durchaus nicht so drauf war, dann nimmt er dann etwas zurück und sagt, während Dutschke vor allem Theoretiker der Stadtgeria war, so ist im Unterschied zu ihm Dieter Kunzelmann der Erste gewesen, der mit einem solchen Konzept auch praktisch ernst gemacht hat. Also praktisch wird dann so eine visierte Theorie zur Praxis folgerichtig, auch logisch ursächlich. Er begründete im Herbst, Kunzelmann, 1969 mit den Tupamaros West-Berlin die erste Gruppierung, die bereits ein halbes Jahr vor Entstehung der RAF in den Untergrund gegangen ist. Der Köhnen, der viel genauer vom ABO-Archiv will sich nie versteigen, so was überhaupt nicht begründete. Also das stimmt hin und vorne, ist das so eine Erinnerung. Wirklich als Gut. Und dann macht der Kraushaar eine ganz große historische Entdeckung.